Ey, ihr Ficker, ich hab Hunger und ihr hört die siebte Ausgabe von Paper Jam, der Unruhe-Show mit dem Unruhe-Head, oder was? Jetzt kommt Paper Jam! Hallo und willkommen zu Paper Jam, Deutsch Papierstau, Leute. Denn normal sind wir nicht und wollen wir auch nicht sein. Nur dummerweise fällt mir darauf jetzt kein Reim ein. Doch glaub ich, wir sind dumm und stupide. Nur öfter etwas krank, auch heute zum Liebe. Leute wie Stoiber oder Busch sind unsere Feinde. Enden sind genau das Gegenteil der Paper Jam Gemeinde. Freut euch auf viele weitere Unruhe-Shows. Der Unruhe her legt jetzt los, ja! Ey, ihr Figger, diesmal gibt's kein Rap, denn ich bin diesmal scheiß müde und das weniger fett, oder was? Das ist mein Style, für den ich lebe, für den ich kämpfe, doch ihr versteht es nicht und seht mich an, als wär ich fremd und das geht nicht so weiter. Es muss sich was ändern, mein Vertrauen haben die ganzen Rapper, DJ, Maler, Tänzer. Das ist mein Style, für den ich lebe, für den ich kämpfe, doch ihr versteht es nicht und seht mich an, als wär ich fremd und das geht nicht so weiter. Muss ich was ändern, mein Vertrauen haben die ganzen Rapper, DJ, Maler, Tänzer. Ich steh draußen auf der Straße zwischen 100.000 Leuten und bin ganz für mich allein. Also nur ich und mein Style und das Gefühl tief verbunden und versunken in dem Ding, dass ich Rap nenne. Ein Kämpfer, der sich gegen die Welt stellt und sich auflehnt, damit vielleicht auch andere Leute aufstehen, wenn sie merken, dass auch ihre Seelen im Grunde nach dem Wechsel streben. Und nicht nur das, ich bin wirklich ausgeglichen. Sei die Raps mein Ventil, so bin ich der Scheißwelt entwichen. Ich kann gehen, wohin ich will und dann schreiben, was ich will. Das ist gut, weil ich ansonsten auch nicht wüsste, was ich tun soll mit der Zeit. Kann das Ziel. Ich bin groß geworden mit Hip-Hop, für mich sinnvoll und ich weiß, wo sie fühlen, wie ich die sind. So das Typ, der frei erzählt, was die Nerven auf dem Herzen brennt. Das ist mal interessant, weil er genau die gleichen Schmerzen kennt. Ich schreib das auf, was mich ankotzt und überhaupt mal sich all meine Erfahrungen in dieser lyrischen Faust. Die Kultur ist ein Teil von mir, egal wohin ich fahren werde, deshalb fühle ich mich beschützt und zwar an jedem Gefahrenherd. Das ist mein Style. Das ist mein Style. Das ist mein Style, für den ich lebe, für den ich kämpfe, doch ihr versteht es nicht und seht mich an, als wär ich fremd und das geht nicht so weiter. Es muss sich was ändern, mein Vertrauen haben die ganzen Rapper, DJ, Maler, Tänzer. Das ist mein Style, für den ich lebe, für den ich kämpfe, doch ihr versteht es nicht und seht mich an, als wär ich fremd und das geht nicht so weiter. Es muss sich was ändern, mein Vertrauen haben die ganzen Rapper, DJ, Maler, Tänzer. Ja, der Scheiß wächst eben jede Minute und wir mit ihm. Das ist was für mich zählt, was mich glücklich macht, wenn ich seh. Hip-Hop war nie größer als heute, es ist das Feuer, das die Herzen entflammen lässt und Geister in Brand setzt. Und wenn man was in Sand setzt, dann macht man trotzdem weiter, weil's egal ist. Und die Liebe zur Kultur so stark ist, ob zum PVC oder zum FCKW, ob zum MK12 oder zum guten AKG. Wir sind alle besessen von den kreativen Sessions und wir werden uns nicht trennen, weil die Sachen ewig brennen. Jeder will sein eigenes Style entdecken und entwickeln, ihn letztendlich präsentieren und große Klappen dann zur Hölle schicken. Wir stehen für uns und wollen verblüffen in der Branche. Wer dieses Gefühl wirklich lebt, erhält auch irgendwann die Chance. Denn das ist unsere Form mit Freude, Wut und Stress umzugehen. Ich weiß, manche sehen das anders, aber ich lebe diesen Weg und mich prägt dieser Weg, weil ich jeden Tag lebe. Ich hab eh nichts gesehen, was mich ähnlich bewegt. Deshalb ist jeder mit mir, der den Scheiß fühlt wie ich. Cousin, ich schwör, ich mach so weiter bis zum jüngsten Gericht. Das ist mein Style. Das ist mein Style. Das ist mein Style, für den ich lebe, für den ich kämpfe, doch ihr versteht es nicht und seht mich an, als wär ich fremd und das geht nicht so weiter. Es muss sich was ändern, mein Vertrauen haben die ganzen Rapper, DJ, Maler, Tänzer. Das ist mein Style, für den ich lebe, für den ich kämpfe, doch ihr versteht es nicht und seht mich an, als wär ich fremd und das geht nicht so weiter. Es muss sich was ändern, mein Vertrauen haben die ganzen Rapper, DJ, Maler, Tänzer. Ja, selbst die Öffentlichkeit sagt, dass ich offen als zum Flottenstyle, als guter Rap die Charts schmückt, erkennen sie die Marktlücke. Alte Leute fuchteln mit dem Handy auf Tränen, labert fett und was geht. Und die Hip-Hop-Szene kennen sie wie kein Zweiter, ist ja klar, weil das ihr neues Geschäft ist. Bringt den Scheiß in die Werbung und schon geht's ihnen bestens. Alles, was sie tun müssen, sind Kiddies den Arsch küssen. Immer hip und cool drauf sein, sonst hat man schnell verschissen. Ganz Deutschland ist Hip-Hop, wow. Welche Entwicklung, im Prinzip wäre ich nicht schlecht. Auch nicht der Scheiß, der so mitkommt, weil die Szene verloren geht und die Flut vor den Toren steht. Und endlich viele Leute wollen mit Hip-Hop nach vorn gehen. Und manche sehen nicht mehr, was fake und was echt ist. Aber ich für meinen Teil weiß, dass ich immer ich selbst bleib. Das ist mein Style. Das ist mein Style. Das ist mein Style, für den ich lebe, für den ich kämpfe, doch ihr versteht es nicht und seht mich an, als wär ich fremd und das geht nicht so weiter. Es muss sich was ändern, mein Vertrauen haben die ganzen Rapper, DJ, Maler, Tänzer. Das ist mein Style, für den ich lebe, für den ich kämpfe, doch ihr versteht es nicht und seht mich an, als wär ich fremd und das geht nicht so weiter. Es muss sich was ändern, mein Vertrauen haben die ganzen Rapper, DJ, Maler, Tänzer. Casino 2000. We'll be right back. Stadt mir gleich meine Gitarre. Vielleicht bin ich morgen überfahren. Hab grad ne Party abgesagt. Ich wollte heute Abend noch früh schlafen. Doch vielleicht bricht wer bei mir ein und schießt mir dreimal in den Magen. Mach es besser jetzt, so lass dich unsere Erde dreht. Denn wer weiß, was los ist, vielleicht ist es dann schon zu spät. Es hält dich gar nichts davon ab, in seinen eigenen Weg zu gehen. Denn wer weiß, was los ist, vielleicht ist es dann schon zu spät. Ich hab grad mit Anspruch gesagt, sehr gut. Die Band und Anspruch mit Besser jetzt, aber erstmal und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Paper Jam. Der Unruhe hat noch diesmal wieder einigen Schwachsinn für euch. Muss ja was sein, ne? Muss ich gleich mal vorwarnen, heute bin ich noch wieder geistig nicht ganz auf der Höhe, aber wir versuchen es trotzdem, okay? Okay, ihr Ficker. Das ist mein neues Lieblingswort. Herbe, krasse Beschimpfung. Das ist fast so gut wie hier. Naja, lachen, das muss gleich mal zusammen machen. Also, geliebte Hörerschaft, setzt euch ruhig hin und sagt mal: Klettergerüst. Ihr habt eine nackte Frau geküsst. Idiot. Ich frag mich ernsthaft, was der Sinn von der ganzen Sache ist. Oder wer küsst hier nicht gerne nackte Frauen? Kinder haben schon sehr interessante Augenfälle, muss man sagen. Aber sehr kreativ, toll. Aber ganz dicken Respekt an den anderen Bro da draußen, der mit mir den Schultisch hinten teilt. Schmidt, ey du Figger, hat er mich angesteckt. Idiot. Nein. Erstens mal wollte ich nicht Idiot sagen, sondern... Du Ohrst, du Bläder! Erstens mal das. Zweitens mal, warum läuft jetzt im Hintergrund die Benno-Anspruch mit Besser jetzt schon wieder? Weg damit, das hatten wir eben schon mal. Wie ihr uns kennt, bei uns läuft immer alles schief. Das gehört zum Konzept der Sendung. Super Paper Jam, der Ruhe-Show mit dem Unruhe-Herz. Wie immer, seitdem ich das mit den Trial-Tracks am Anfang mache, habe ich natürlich mal wieder vergessen zu erwähnen, was denn da gerade lief. Also, warte mal, vergab's meine persönliche neue Hamburg-Hoffnung, Casino, mir den Track Mein Style. Gibt nachher noch mehr von Ihnen. Und check mal www.casinostyles.de. Ohne V.O. Und danach aber, das hatte ich schon erwähnt, unsere alle Band und Anspruch für alle Fans und Anspruch, wie uns und euch, mit Besser jetzt. So, dann wollen wir weitermachen mit Musik, wie immer. Nee. Ach, wie lahm, hier kommt Alltag rein, ist ja zum Kotzen, also das kann ich nicht zulassen. Jetzt mal was Neues, ich sage Ruhe. So, das reicht. Was diese Abwechslung, hör, da merkt man erst, was man wieder hat. Toll, wundervoll, geil, ja. Musik, Flavor mit Trennung und God Mode mit Forward. Das geht jetzt schon in das Hip-Hop-Rock-Verhältnis. Wird wieder auf, geht wieder auf. Wunderbar, natürlich nur bei uns bei Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Hit. Mal ganz nebenbei. Man sollte sich vielleicht vorher merken, wo man draufdrücken sollte, dann entstehen diese komischen, lästigen Pausen nicht. Aber egal, nächstes Mal schaffe ich das vielleicht. Ihr hört jetzt Flavor mit Trennung und danach God Mode mit Forward. Beides neue Artists bei Paper Jam. Wenn du noch bist, Junge, stell dich einfach oben an. Wenn du meinst, es ist zu Ende, fängt der Scheiß wieder von vorne an. losgehen. Ja. Ich dachte nie, ich mach es öffentlich, ich wollte das nicht. Doch die Scheiße hängt mit tiefem Hals, also dreh dich aus dem dunklen Licht. Öffne mich, was ich leider schon viel zu oft getan hab. Und bereue jetzt vieles, was ich zu dir und anderen gesagt hab. Doch von heute an lass ich nur noch an feste Taten für mich sprechen. Doch nimm es nicht als Drogen auf, versteh es als Versprechen. Will mich nicht rächen, hab geschwiegen, mir kleine Gackos erzählen. Doch will ich mich nicht quälen, lass mein Geist und Stift den Weg gewähren. Zeile für Zeile kommt aus meinem tiefsten Inneren, wenn mir das klar ist. Und alle Leute, die darin nicht vorkommen, interessieren mich sowieso nicht. Ich hoffe, ihr checkt auch, wen ich meine. Denn Namen sind wie schon drauf, deshalb erwähne ich sie erst gar nicht, sonst werden's meine Texte auch und schreiben vieles mit Metaphern oder bekannten Situationen. Doch ich sehe, dass ihr versteht an euren krassen Reaktionen. Und müsst ihr eins noch wissen, das Mikrofon wird ewig mein Begleiter sein. Auch wenn alles an mir vorbeiläuft, wird es immer noch mein Sprachrohr sein. Ich hab mein Ohr und viele Homies als mein Informant. Und wenn ich Bock hab, ist dein Scheißball in der Stadt bekannt. Rundes Metall verliert nicht nur den Wert, auch an Bedeutung. Gib mir ein paar Wochen und ich bestehe auf Verleumdung. Wenn du dumm bist, Junge, stell dich einfach oben an. Wenn du meinst, es ist zu Ende, fängt der Scheiß wieder von vorne an. Kopf hoch, Mann, du wirst es überleben. Aus jeder weiteren Sendung wieder gesteckt herausgehen. Wenn du dumm bist, Junge, stell dich einfach oben an. Wenn du meinst, es ist zu Ende, fängt der Scheiß wieder von vorne an. Kopf hoch, Mann, du wirst es überleben. Der weiteren Trennung wieder gesteckt herausgehen. Aber sei's drum, mir hat was dran gelegen, es weiter vorzuführen. Doch Zeit verschließt die Wunden, packt den Scheiß hinter verschlossene Türen. Ich kann es spüren, riesige Entfernung zu meiner Seele. Ein Ballon sagt am Grund oder Felsbrocken, bitte wähle. It doesn't matter, die Entscheidung, auf jede Frage die Verleihung. Sehe ich wirklich so bescheuert aus, meinst du, ich hab keine Teilung? Doch wie gesagt, die Zeiten ändern sich manchmal schneller als man denkt. Hab im Ohr noch was vor Jahren, hab gedacht, ich jetzt verpennt. Doch die Wahrheit kann oft tausend sein, halten wir es lieber versteckt. Und erzähl mir was von Huxley, dann halte ich mich auch bedeckt. Du verstehst doch, was ich meine, komm, stell dich nicht so Panne an. Werd jetzt nicht zum Unschuldslamm, zieh dir den Schuh selber an. Doch schließen wir die Märchenstunde und kümmern uns um Menschenkunde. Ich kenn auch schon mein FK, gib nen Prost in unsere Runde. Was zählt ist, dass der Laden rollt und dass wir gut dabei sind. Bei dem, was wir noch vor uns haben, erscheinst du mir glatt als Waisenkind. Also check out meinen weiteren Weg, der mit großen Schritten weitergeht. Zieh nicht gleich den Schwanz ein, wenn Flavor plötzlich vor dir steht. Schönen Gruß an unsere Homies und MCs, die ist ganz mein damit. Ich bin raus, wir hören uns wieder, das Tape ist Ende, yo, please, shit. Ende fängt der Scheiß wieder von vorne an. Kopf hoch, Mann, du wirst es überleben. Aus jeder weiteren Trennung wieder gesteckt herausgehen. Wenn du da bist, Junge, stell dich einfach oben an. Wenn du meinst, es ist zu Ende, fängt der Scheiß wieder von vorne an. Kopf hoch, Mann, du wirst es überleben. Aus jeder weiteren Trennung wieder gesteckt herausgehen. Still rolling on. Wenn du da bist. Still rolling on. Stell dich oben an. Still rolling on. Scheiß fängt wieder von vorne an. Still rolling on. Kopf hoch, Mann. Still rolling up, no. Seek, and there's no blessing for the meek. You are pas de revanche, t'es vénère car la vie avance, c'était sans temps. Tu te retrouves à demander un peu partout quand Mike Biggie s'est pris. One Mountain, c'est trop tard, t'as tout faux quart, de gros quart, tant pour le faux tard, espèce de tard. Mes conseils, c'est pas que des bobards. La vie est un boomerang et tu fais bang bang. Et hop, demain ta soeur sera célèbre dans la cité grâce à moi, mais bang bang. Pendant que Snipe apprenait à survivre comme dans les films de Crocodile Dundee. Toi, tu faisais le clown comme cet album, tu mec, t'as pris trop de risques comme au Bundy. Schon mal in einem Supermarkt gejobbt? Ich schon. Minimal. Ich grüße alle LPX-Kollegen da. Naja, nicht alle, aber ein paar. Ja gut, also jedenfalls war das voll die Drecksarbeit, aber darauf bin ich jetzt gar nicht hinaus. Ich musste nämlich da... Scheiße. Ich musste da immer so beschissene Bierkisten sortieren und da fiel mir irgendwie eins auf. Auf den Kisten einer Marke stand das König der Biere. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass ich den Rest des Tages versucht habe, darin einen Sinn zu finden. Das gelang mir nicht. Meine liebe Mutter aber meinte, das solle originell sein. Und tja, da wir ja auch ach so originell sein wollen, wie nur irgendwie möglich, haben wir uns natürlich sofort das geklaut und in leicht abgewandelter Form für Paper Jam benutzt. Paper Jam, das Kaiser von ganze Welt. Auf jeden. Außerdem haben wir am Bahnhof einen Typen aufgelesen, der uns noch was zu sagen hatte. Bitteschön. Hello, you lovely hearers of Paper Jam. I bought this phone number because I tried to sleep one back. I really don't can this. Example wise, I tried to read a book. This book is called For the People Didn't Read Many Books. And this is a great work because any line was great written and with fat book steps of the standard. Much love and peace out all of the great girls in town and outside the town and near the other towns and overhaupt. Oh dear, I want to say you something, but all I think is wrong because I don't know when you had your days and other things booms. Happy greets to all over the world. Yours, Boris. That's finished. Happy greets to all over the world. Ja, soviel dazu. Nur ein sehr beliebter Künstler bei euch. Wenn man mal vom Feedback in den Mails und unserem Gästebuch ausgeht. Was ihr übrigens auf... Hello, you lovely hearers of Paper Jam. Auf www.paperjam.ev finden könnt. Ja, also davon, wenn wir davon ausgehen, dann ist Daken One mit Jenny und den Rugger Fuchs. Den ich übrigens jetzt mal in die Ragga-Fuchse umbenannt habe. Ja, tut mir leid. Also, jedenfalls sind es die... Ich rede hier wieder einen Scheiß zusammen. Also, das ist jedenfalls Sinn, dass die beliebtesten Künstler anscheinend bei uns zurzeit. Und deshalb spielen wir sie auch gerne wieder. Das ist nicht heißen soll, dass wir die anderen nicht gerne wieder spielen. Nein. Denn... Wenn ihr nicht die Beliebtesten seid, heißt ja nicht, dass ihr unbeliebt seid. Ihr seid ja auch gut. Nur um die Beliebtesten zu sein, müsst ihr einiges leisten, denn die Paper Jam-Hörer sind sehr anspruchsvoll. Ja, und jetzt kommt Daken One mit Jenny und Rugger Fuchse mit ihrem neuen Track. Warum bin ich hier? Und danach unsere Rap-Queen aus den USA, Keenan mit Sweet and Liquor. Ja. Warum hat mich Gott in die Welt gesetzt? Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, damit ich dir deinen Dreck aufhebe. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, damit ich jeden Tag um 5 Uhr aufstehe. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, damit ich mal luchen gehe. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, damit es dir besser geht als mir. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, damit ich Kinder weinen sehe. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, damit ich bei meinem besten Freund am Grab stehe. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, damit ich Menschen leiden sehe. Es kann nur sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, damit ich dagegen angehe. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir, damit ich es verstehen kann. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, wo Mütter vergewaltigt werden. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, wo Kinder am Hunger sterben. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, wo es mehr Leid als Liebe gibt. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, in einer Welt voll Terror und Krieg. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, in der das böse Tier regiert. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, in der jede Sekunde ein Mord passiert. Es kann nicht sein, dass Gott mich in die Welt gesetzt hat, weil er mich nicht leiden kann. Ich glaub vielmehr, dass er mich in die Welt gesetzt hat, als Kämpfer gegen Babylon. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir, damit ich es verstehen kann. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir, damit ich es verstehen kann. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir, damit ich es verstehen kann. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir. Um darauf hinzuweisen, dass es so nicht sein muss, hat mich Gott in die Welt gesetzt. Um dir zu zeigen, dass Geld nicht alles ist, hat mich Gott in die Welt gesetzt. Damit du nachdenkst über dich, hat mich Gott in die Welt gesetzt. Als ersten Funken für die Flammen hat mich Gott in die Welt gesetzt. Um das böse Tier zu beißen, hat mich Gott in die Welt gesetzt. Um Wände einzureißen, hat mich Gott in die Welt gesetzt. Um dich aus Babylon zu leiten, hat mich Gott in die Welt gesetzt. Um dir den Weg nach Zion zu zeigen. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir, damit ich es verstehen kann. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir. Warum bin ich hier? Was hab ich getan? Warum bin ich hier? Warum tust du mir das an? Warum bin ich hier? Bitte sag es mir, damit ich es verstehen kann. Smoke this weed, drink this liquor, stack this rap cash till I get richer. Kill themselves, linger in my brain. Talk till I go, know my name, yo. My mind is spinning like spree weld on the weed well. Battle me, you don't feel well. Guarantee my shit's gonna blow. Formulas, niggas wanna hear it, here it goes. Throw some rims up on my trucks. Floss a little ice, have a lot of fucks. With any luck, I'll be on the next plane. Selling my soul to the corporate chain. What the fuck this world coming to? And what the fuck you expect me to do? Y'all buy the records, y'all be the boss. Why you think so many broke niggas lost? Smoke this weed, drink this liquor. Stack this rap cash till I get richer. Kill themselves lingering in my brain. Talk till I don't know my name. Smoke this weed, drink this liquor. Stack this rap cash till I get richer. Kill themselves lingering in my brain. Talk till I don't know my name. Yo, I don't ever wanna have brown eyes. With my little red slits I can see just fine. Only 23, guaranteed that I see much. When I take a toke of the big green Dutch, woo! I like my liquor with a little moderation, a little Smirnoff and a little conversation. Conscious rap shit, you know I can say it, but intelligent rap, you seem to be hating. I can spit the truth about the universe clear. Y'all would rather get hot in here, and I'll stand clear and I'll never be mad. Just got a blunt and a bottle in my hand, cause smoke this weed, drink this liquor, stack this rap cash till I get richer. Kill themselves lingering in my brain, talk till I don't know my name. Smoke this weed, drink this liquor, stack this rap cash till I get richer. Kill themselves lingering in my brain, talk till I don't know my name. Well, well, are you done with me? Do tell, I smell a little conspiracy. It's fun hearing me. Now do you see, do you believe that I really wasn't all that it seemed? You fooled and flabbergasted, you bastards. Any point I ever have flew past you, your crew has to be the worst I've heard. Hit them with the battle tip to the world. Oh my god, I'm a fallen drama queen. A gleam in my eyes for the green. I decide what to be. I'ma die broke, lonely and fried. It doesn't really matter, cause I'ma be high. Smoke this weed, drink this liquor, stack this rap cash till I get richer. Kill themselves lingering in my brain, talk till I don't know my name. Smoke this weed, drink this liquor, stack this rap cash till I get richer. Kill themselves lingering in my brain, talk till I don't know my name. Mit Weed and Liquor. Sie haben übrigens gesagt, dass sie nächste Zeit wieder Tracks aufnehmen wird mit ihrer Live-Bench. Sind wir gespannt, was da noch so kommt. Und zu Dakin One und seiner Crew auch noch was. Demnächst werden sie in Essen mit D-Flame und DJ Styros auftreten. Hört dann noch weiter aufmerksam euer Lieblingssender. Paper Jam, das Kaiser von ganze Welt. Und ihr werdet rechtzeitig die Termine und so weiter erfahren. Außerdem könnt ihr natürlich auf die Website von Dakin One gehen, www.soundforschungslabor.de. Und jetzt, wie so oft, was Neues bei Paper Jam, die Hip-Hop School. Jetzt, das erste Mal bei Paper Jam. Ficker, ich hab jetzt keinen Hunger mehr und ihr hört Paper Jam oder was? Ja, Hip-Hop. Yo, what's up? It's Jiggy Wiggy, Jeeny Weeny, Potty, Yanny, Roddy, Potty Heroes. Ich kenne euch, ich weiß, what you need, man. Ihr wollt genauso Zeit wie eure Rapstars aus den USA sein. Dann passt gut auf, volle Concentration, know what I'm saying. Okay, first class son, you need a dicker, that's my outfit. Get in the Henderson store off your city and buy some exercise equipment off the Chiwi. Mit other words, 3 Kappen, 4 Kopftücher und 12 Kinderpflaster sind Pflicht. Know what I'm saying, saying, saying, saying. D to the E, D to the P. Now you look like a D-E-P-P, doodle-edged portender. Poser, look out for the next episode of our hip-hop school. Running on this broadcasting station. Big shit. Genau. Hip-hop. Paper Jam. Word. Yeah. Hip-hop school. Episode 1. Na, da haben wir was gelernt. So wird noch was aus. Wunderbar. Zu unserem Auftritt in der letzten Show. Das mit dem Verdienerreis, ihr wisst schon, gab es die unglaubliche Anzahl von einer Mail. Immerhin, das ist mehr als letztes Mal. Oh. Scheiße, Mann. Nochmal. So, jetzt aber, oder? Ja, es ist soweit. Okay. Also, was wollte ich sagen? Ja. So. Okay, also in dieser Mail, die wir bekommen haben, stand Folgendes drin. Nein, warte mal. Ich muss Martin diesen Hustenschock erstmal holen. Okay, also in dieser Mail wird uns von widerlichem Atem der Kollegen erzählt. Und ich muss sagen, ich ziehe Vanilleeis vor. So, und wer hat uns das wohl geschrieben? Wer wird das wohl gewesen sein? Wie heißt unser einziger aktiver Hörer denn? Gewinnspiel! Ja, liebe Hörerschaft, wie heißt unser einziger aktiver Hörer? Na, schreibt die Antwort an studiofeedback@yahoo.de oder noch besser, sprecht sie auf unseren Anrufbeantworter. 012 12 5 419 54 170 012 12 5 419 54 170 Mitarbeiter der Show und Person namens Andi dürfen leider nicht teilnehmen. Danke. Unter allen Einsendungen wird das Bild von den zwei Pizzaschachteln, die hier schon seit über einem Jahr herumliegen, naja, ein halbes Jahr, sorry, und deren zum Teil noch vorhandener Inhalt nicht schimmelt, verlost. Wunderbar, das sind Gewinnspiele, wie sie nur Paper Sham sie bieten kann. So, und noch eine kleine musikalische Einlage und dann geht's weiter. Hallo, ihr lieben Freunde, Simsalabim, Bam, Basla, Dosalabim, wisst ihr von was ich träume, Simsalabim-Bam-Basla-Duseladim. Ich hab's nämlich vergessen, Simsalabim-Bam-Basla-Duseladim. Das fängt an mich zu stressen, Simsalabim-Bam-Basla-Duseladim. Ich hab ein Skateboard unterm Arm, obwohl ich gar nicht fahren kann. Doch die Frauen stehen drauf. Hab die Gitarre in der Hand, obwohl ich kann, doch die Frauen stehen drauf. Ich geb mich gern als Mann von Welt und tue es so, als hätte ich Geld, denn die Frauen stehen drauf. Yeah. Sie ist eine Frau, die man einfach lieben muss, denn alle Sachen, die sie sagt, haben Hand und Fuß. Ich find sie wirklich sehr charmant. Und wie sie sich gibt, ist schon sehr galant. Mir verschlägt es die Sprache, wenn sie mich anspricht. Ja, das ist der Typ Frau, der alle Herzen bricht. Nur eines stört mich an ihr. Sie trinkt zu viel Bier. Naja, niemand und nicht sie ist wirklich perfekt. Auf alle Fälle ist es eine Frau, nach der man sich die Finger leckt. Sie hat eine richtig geile Figur. Und was sie damit macht, fällt schon fast unter die Zensur. Sie hat schönes, langes, schwarzes Haar und in Augenhöhe ein wohlgeformtes Paar. Nur eines stört mich an ihr. Sie ist nie rasiert. Sagte, ja. Und ich dachte schon, da wird was draus. Und bei Sekt und Kerzenschein, ihr werdet es kaum glauben. Da ist es dann passiert und ich war ziemlich irritiert. Und bei Sekt und Kerzenschein, ihr werdet es kaum glauben. Sie hat mir völlig ungeniert ihren Schwanz präsentiert. Back to Jamaica. No. Cause these your people are so mad, mad, mad. No. I mean, I go back to Jamaica. No. Cause these your people are so mad, mad. Went to Jamaica for a little journey to see the island. think twice and listen to me. Amina, go back to Jamaica. No, no, no, no. Cause this your people are so mad, mad, mad. No, no, no, no. Amina, go back to Jamaica. No, no, no. Macht es irgendwie auch kontraproduktiv und ich weiß nicht, also ich finde es nicht so gut, weil die Leute sollen sich damit identifizieren und mich stört das alles ein bisschen, weil es lächerlich gezogen wird, weil Menschen haben ja auch bestimmt auch intelligenten intelligentuelle Hörer, hab ich den auch, oder? Die wollen sich ja was gewohnt kriegen und immer so weniger einfach motive Sachen bringen. Ich glaube, es vertreibe ich höher, aber habt ihr, wie der Engländer sagt, dann nicht so successful. Wenn ihr so zur Sendung, Show, eure Show macht. Aber ich sehe es mal nicht so, also, Piper Schimm ist jetzt wieder online und dann steht die Go und dann gehe ich los und es holen, weil ich lebe ja auch im American Way of Life, weil wir haben. Also, weil die haben ja auch alles erfunden und es heißt ja auch immer wieder, wer zuletzt kommt, Moment zuerst. Ja. Okay, wenn ich dann nicht so anhöre, ist immer so ein Wechselball der Gefühle, weil. Und so fort und so weiter. Ja, okay, alles Grüße alle, liebe Paper-Schirmhörer, okay, tschüss, um euch nur ein Grüß, ja, um euch einen zusätzlichen Kritikanreiz zu geben, hier, die Kali Score Studio, Outtakes. Show, die generell komplett ein Outtake ist. Hier die Kallis Kochstudio Outtakes. Yo, wir sind hier. Was guckst du mich so blöd an? Guck dir da wie so ein Pferd, ey. Ich komme da von Böf, Alter. Wir haben eine. Was machst du für Scheiße, ey? Mann, du guckst so wohl. So, und nun zur zweiten Folge der wahrscheinlich schon wieder lange erwarteten von euch. Hip-Hop-School, Volume 2. Hip-Hop-Jam, Hip-Hop-School. Aha. Jaha. Let us do the next lesson, make it your, you feel the Smith and Wesson. Okay, jetzt turnt sich alles um your image. Are you so voll der Ghetto-Star? Wir brauchen für some cars 2-3 Bands in emergency, auch ein BMW und ein paar Friends. Don't have to be your echten Friends. Müssen nur so aussehen, aber nicht so Gammler, sonst bleibst du gleich stehen. Alte Muskelpakete galopp und 400 Toast, die tanzen, können ruhiger sein. Aber da ist ein Platz für die, zu ranzen. Mit so Bier alles voll authentisch, jeder Ghetto-Gangster hat das. No money für Essen oder Family, aber immer krass, die Villa ist paid. Bei Social Help, das kaufen dir die ab. Denn das machen alle Real Street Niggas so nicht zu knapp. Wait for the next session, no lesson on this station. You'll be out a world from the enemy nation. Paper Jam. Word. Hip Hop School. Hip Hop School. So, davon wird es wohl bei Paper Jam noch mehr geben. Hört einfach die nächsten Shows und schon werdet ihr zum ganz krassen D.E.P.P. Aber zu den Brustkillers. Und nun zur Werbung. Alle Karren, die mehr als 200 Sachen machen. Die 38er Crew, das E, die Hardshit Radio Allstars und als ungeladener Special Guest der Unruheherd mit La Familia. La Familia. Für die Munition, die Patronen, euren Kanonen. Ey, ihr Ficker, es gibt keine Werbung heute, oder was? Ihr baut Burgen in fremden Sandkästen. Ihr formt Geschlechtsorgane aus Rettich. Ihr bastelt der Presserbriefe aus Zeitung. Kommt zu uns, kommt zum Unruhe Network. Lebt eure Kreativität auf unseren Websites oder in unserer Radioshow aus. Ob ihr malt, schreibt, zeichnet, singt, was weiß ich. Schreibt uns eine Mail an studiofeedback@yahoo.de. Unruhe Network. Unruhig statt unmündig. Jo, schreibt mal studiofeedback@yahoo.de. Ich bin ein heiserer Feger. Unruhe, Herr Heidelberg, 2003. La Familia. So. Fertig moderiert, ich laufe mit meinem Parkplatz auf dem Paper-Champagne zu. Machen Satz in der Steuer, Karre angelassen, Gas gegeben. Radio aufgedreht, Fenster runter, das ist Leben. Hab ne wichtige Mission, bin leicht angespannt. Hab vom Track gehört, aus Johnny Bock mit Sand. 38er Cruder See, die Jungs von Hot Shit Radio. Den muss ich einfach haben, schau noch mal aus Ordo. Ja, das ist er, dieser Typ namens Stinkefinger. Man sagt, der ist nicht schlimm, sondern noch schlimmer. Okay, den Malz im Auge kann mir keine Fehler leisten, aber man steht nicht. Ich bin die Straße nicht, der Stress am meisten. Adawi, da ist mir wer unter die Räder gekommen. Gar keine Zeit, meine Mission hat schon begonnen. Klingeln, ja, hallo, müsst mal schnell ins HSR Studio. Wie was passiert scheint? Ey Mann, ich hab ne Show. Meine gezogene Waffe, Packung, Schuss, Brot. Ich stürz mich ins Gefecht, oh shit, das ist schlecht. Er steht das eh und sagt, das Spiel ist aus. Egal, krall mir das Tape und renn schnell wieder raus. Keine Chance, okay, jetzt ist Zeit zu handeln. Wird mich der Junge in Hackfleisch verwandeln. Das Toastbrot und schlägt alle tot. So, fertig ist ein Track, jetzt wird er gecheckt. In den Player reingeschoben, hab Blut geleckt. Das Teil werde ich nicht mehr hergeben, Leute. Voll Bremse und ab ins Paperchain-Gebäude. Ich leg den Track auf. Ich seh in einen Lauf. 3000 PS und ich dreh ins Pedal. Vorsicht, Oma von rechts, das ist mir so scheißegal. Denn ich leb für den Kral, bete für Stahl. Jede verwegene Seele wirft den letzten Blick auf mein Arsenal. Hey, junger Mann, warten Sie mal. Bang am Arsch, muss zum Termin beim Clan. Mit der geklauten Bench in Kennys Casino entlang. Unterwegs hol ich an und nehm ne Nutte in Wagen. Danke, das war's. Ja, es war köstlich. Echt wahr, ich möchte dich gern nach Hause chauffieren. Sind wir richtig? Ich seh den Strich nicht. Das ist auch nicht wichtig, wenn du mir versprichst, Mann, ich mit... Mach es laut, schmeiß die Bitch über die Kelle and Bridge. Im nächsten Gang geht's weiter als plötzlich. Shit! Vier schwarze Wagen, getönt mit Mafia-Farben. Drin die fiesen Visagen und sie drängen mich ab. Fix die Knarre geladen, die können mich länger nicht ab. Die machen Kopfarbeit durch Kugelfang, weil ich den längeren hab. Und ich schwänger den Mob mit Blei durch den Kopf. Bleibe salopp, im Weiterlaufen fix ne Oma aus den Kleidern gekloppt. Meine Cypher rockt auf Hot Shit Radio. Der dickste Sender der Stadt wird ein geklautes Autor. Denn das ist mein Viertel, ja das ist Portland. Über die City's Finest, Exportbrand. Ich erhebe das Wort, brenn alles nieder am Mord. Mache Mord in Gewalt bis zu meiner Wiedergeburt. Ich liebe den Sport, weil die Scheiße wie Kleister zu meiner Familie gehört. La Familia. Für alle Karren, die mehr als 200 Sachen machen. La Familia. Für die Munition, die Patronen, euren Kanonen. La Familia. Oh ja. Für alle Bitches, um deren Titten du nicht stundenlang bittest. La Familia. Gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, La Familia. Gib mir mal, für alle Karren, die mehr als 200 Sachen machen. La Familia. Gib mir mal, für die Munition, die Patronen, euren Kanon. La Familia. Gib mir mal, oh ja. Für alle Bitches, um deren Tippen du nicht stundenlang bittest. La Familia. Gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib m Straßen der Stadt, nur wir kennen uns hier aus. Ohne Kompass findest du hier nicht mehr raus, denn das ist unser Revier. Wir sind hier, seit ich denken kann. Uns gehört die Polizei, die Verwaltung und das Standesamt. Willst du einen Krieg, den du nie begreifen kannst? Dann komm nach Liberty City. Ja, ja. Willst du einen aufs Maul, bis du nicht mehr pfeifen kannst? Dann komm nach Liberty City. Ja. Ich klau für heiße Reifen, dicke Schlitten. Begonnen bei den Ladies, geb ein Fuck auf gute Sitten. Ohne einmal zu gehen, möchte ich den Feuer bedienen. Dann spreng ich die Bank und danach das Casino. Kapito, ich bin mal rüde und hier mit kein Partner, kann man schon alleine bauen. Mir sollte keiner trauen, von hier bis nach Chinatown. Das Zeug wird euch sowieso noch von den Beinen hauen. Ich bin ein Schwein und würd sogar einem Rapper sein. So geht's ja nicht, oder was hier? Wo kommt man da hin, wenn ihr da hier so scheiß Knöpfe drückt und dann einfach irgendeinen Scheiß einspielt? So geht's aber nicht. Wir spulen jetzt genau eine Minute zurück und spielen das Ganze nochmal. Na, und... okay. 4 Minuten 9. Es geht weiter. Die mehr als 200 Sachen machen. La Familia. Gib mir mein Word, Word. Für die Munition, die Patronen, neuen Kanonen. La Familia. Gib mir mein, oh ja. Für alle Bitches und deren Tippen, du nicht stundenlang bitte. La Familia. Gib mir mein, whoop, whoop. Gib mir mein, whoop, whoop. Gib mir mein, whoop. Das sind die Straßen der Stadt, nur wir kennen uns hier aus. Ohne Kompass findest du hier nicht mehr raus, denn das ist unser Revier. Wir sind hier, seit ich denken kann. Uns gehört die Polizei, die Verwaltung und das Standesamt. Willst du einen Krieg, den du nie begreifen kannst? Dann komm nach Liberty City. Ja, ja. Willst du einen aufs Maul, bis du nicht mehr pfeifen kannst? Dann komm nach Liberty City. Ja. Ich klau für heiße Reifen und dicke Schlitten. Bedeutbange Ladies geben Fuck auf gute Sitten. Ohne einmal zu bitten, möchte ich den teuersten Vino. Ersprenge ich die Bank und danach das Casino. Capito, ich bin Bandito, von hier bis Benito. Oh, ich brauch keinen Partner, kann meinen Joint alleine bauen. Mir sollte keiner trauen, von hier bis nach Chinatown. Das Zeug wird euch sowieso noch von den Beinen hauen. Ich bin ein Schwein und würd sogar einem Rapper seine Reime klauen. Ihr werdet Scheiße kauen in Liberty City. Werdet da der Fallen zwischen Glitter und Graffiti. Zieh euch alle ab, egal ob Banker oder Hippie. Und lasst euch dann verrecken zwischen Blut und Pippi. Scheiß auf die rote Ampel, Bleifuß aufs Gas. Mit der geklauten Karre macht das doppelt so viel Spaß. Und die Alte, die da vorher auf dem Fahrrad saß, ist sowieso gefahren, als hätte sie einen Stock im Arsch. Stock im Arsch, Stock im Arsch, Stock im Arsch. La Familia. Für alle Karren, die mehr als 200 Sachen machen. La Familia. Für die Munition, die Patronen, neuen Kanonen. La Familia. Oh ja. Für alle Bitches, um deren Tippen du nicht stundenlang bitte. La Familia. Gib mir mal. Gib mir mal. Gib mir mal. La Familia. Für alle Karren, die mehr als 200 Sachen machen. La Familia. Gib mir mal. Für die Munition, die Patronen, neuen Kanonen. La Familia. Gib mir mal. Oh ja. Für alle Bitches, um deren Tippen du nicht stundenlang bitte. La Familia. Gib mir mal. Gib mir mal. Gib mir mal. Yeah. Das Hard Shit Radio und DJ Stinkefinger. Ihr hört gerade La Familia. Das ist die 38er Crew featuring mein Mann Erik aka Das E. Und wir machen jetzt weiter nach einem... oh, Moment, das ist das Telefon. Moment mal bitte. Ja, hallo? Ja, Bock ist hier, bin im Auto und fahre da einfach schon verkehrt rum. Und es sind über 500 Bullen hinter mir, ich brauch langsam Verstärkung. Jungs, bewegt euren Arsch, lasst mich bloß nicht hier hängen. Ich brauch sofort eine neue Karre, weil die mein Nummernschild kennt. Und mein Kofferraum ist voller geklauter Sachen und Waffen. Shit, was soll ich machen? Helft mir raus, sonst werden die mich packen. Ich brauch sofort ein bisschen Unterstützung aus der Luft, bis ich mit in den Luigi's Club einen neuen Fluchtweg zu. Shit, ich hab grad ne Passantin überfahren. Langsam wird's heiß, links und rechts nur noch Beamte am Start. Und mein Mann Stinkefinger sagt, er hört grad ihren Funker. Das FBI ist auf dem Weg und macht mir langsam Kummer. Ich muss mich irgendwo verschanzen und die Karre nochmal tanken. Schieß mir auch zum Not den Winkler, um zu treffen und zu gelangen. Und ich will jetzt nur noch retten, was ich eben retten kann. Mein Kilo Weed und die Geldtasche aus der National Bank. Yeah, Johnny Borg ist hier an Hotshit. Ist wieder alles okay, bin auf dem Weg. La Familia. Für alle Karren, die mehr als 200 Sachen machen. La Familia. Für die Munition, die Patronen, neuen Kanonen. La Familia. Oh ja. Für alle Bitches und deren Tippen, du nicht stundenlang bitte. La Familia. Gib mir mal. Gib mir mal. Gib mir mal. La Familia. Für alle Karren, die mehr als 200 Sachen machen. La Familia. Gib mir mal. Für die Munition, die Patronen, neuen Kanonen. La Familia. Bitches um deren Tippen, nur noch stundenlang bitte. La Familia. Dem haben sie es jetzt aber echt gezeigt. Dieser Unruheherd tanzt auch echt zu weit. Ist er selbst schuld, war doch klar, dass sie sich rächt. Da jetzt ist er hier und jetzt muss er blech. Schingebock bis die 38er und das E. Soll er hier tun ihm abwechselnd weh. Klar auf seine FHM zerreißen, das auf Klopapier. Er liegt hier rum und schreit wie ein Stier. Ihr Scheißwichser, nach diesem Land. La Familia. Nun durfte er eigentlich auch hier gelernt haben. Toastbrot ist keine Waffe, er ging damit baden. Das sagt euch La Familia. La Familia. Der Hardshit Radio Track bei Peppersham. Die zwei besten sind der Lucidies vereint. Dicke Grüße gehen raus nach Hannover und ein fragender Blick gleich näher. Wann kommt Hardshit Radio 6, ihr Ficker? Alter und schau auf www.hardshitradio.de. Liebe Hörer, es lohnt sich, versprochen. Ich denke, uns werden die Hörer nicht mehr so schnell los. Weltstaffel mit City und bestimmt auch YCD. Hardshit Radio und Paper Champ versorgen euch mit den dicksten Tracks, den kränksten Scheiß und auch sonst mit allem, was ihr brauchen könnt. Preis ist auf Anfrage. Kommen wir zum Verkehrsservice. Okay, Stau ist es halt nur auf den Hauptstraßen zwischen den Inseln. Wir empfehlen euch, nehmt den Weg über den Intercity Highway von Ill Spirit und Odi. Gibt's sowohl auf der aktuellen PC Action DVD als auch auf stuntpark.dvu, stunt-park.dvu. Außerdem kam man gerade eben noch Folgendes rein. Ein Anrufer. Ja, ich muss immer wieder Leute überfahren, Hilfe. Also pass gut auf, da draußen fährt ein Irrer rum. Okay, das war der Verkehrsservice. Oh, und da ruft was an. Also gehen wir mal ran. Hallo? Hallo? Hallo. Ich hab gehört, dass man der von GTA 3 in die Sendung kommen kann. Ich will in die Sendung. Bitte, vielleicht krieg ich da noch mal einen Freund. Ich hab nämlich kein GTA 3, vielleicht können wir die das dann nochmal ausleihen. Weißt du? Dann können sie dann zu mir kommen. Das war's, tschüss. Ach nee, doch nicht. Ich bin der Hans vom der Hanffabrik, ne? Zurückrufen hier, gell? Also, macht's gut miteinander. Alles fit im Schritt hier. Peace. Ja gut. Und hier ist der Mars Semtex bei Peppersham. Ein neuer Badge mit Fernweh. Zu sein ist nicht meine Stärke, also bleibe ich einsam. Verdammte, nur gemeinsam wären wir stark. Doch ich weiß nicht, wer du bist, was es ist. Selbst wenn ich's wüsste, wüsste ich nicht, absolut nicht. Warum die Gedanken meinerseits, einerseits schon um den Schlusspunkt, deinerseits kreisen, um sich selbst zu beweisen, dass sie existieren, verlieren sie dem Nichts deines Gesichts. We'll be right back. Es ist die Gleichgültigkeit, mit der ich ein ums andere Mal Enttäuschungen aufnehme und vergesse. Erkenne ich die innerliche Blässe meiner selbst, die mich langsam aber sicher aufzehrt, anstatt zum Besseren bekehrt. Anfangs erschien es mir wie der Beginn eines, wenn auch nicht besseren, so noch leichteren Lebens. Doch das Ende allen Strebens macht mir mehr und mehr Angst vor mir selbst und um euch und um euch. Ich mit Tristessen bin, ich sitz da und starr zu meinem Notebook seit Stunden hin. Doch mir fällt nichts ein, keine Idee für einen neuen Text. Ich frag mich, warum Gott den Sinn des Lebens mir nicht sehen lässt in diesem Moment. Weil eigentlich hab ich einen klaren Blick, doch in solchen Phasen verkennt manches so nicht gar nichts. Von dem, was mit mir abgeht, das dann auch nicht meine Welt. Weil irgendwo bin ich schon zufrieden, dass die Wut auf mich selbst mich dieser Tage überfällt. Denn ich weiß, sie wird befreien. Und wenn die Phase durch ist, fang ich sicher an zu schreiben, so wie jetzt. Ich schreibe auf, was mich die letzte Zeit beschäftigt hat. Das hier sind die Gedanken vom ersten bis zum letzten Tag. Die Jahre ziehen ins Land und ich bin immer noch da. Da, wo ich am Anfang war, nur ein Jahr. Ich fühle mich, als war die Welt eingefroren und warte weiter und geduldig auf den kreativen Sturm. Die Jahre ziehen ins Land und ich bin immer noch da. Da, wo ich am Anfang war, nur ein Jahr. Ich fühle mich, als war die Welt eingefroren und warte weiter und geduldig auf den kreativen Sturm. Ey, was hab ich denn geschafft im Jahr und worauf soll ich stolz sein? Da fällt mir nicht viel ein, ich hab mir abgehangen in Vollzeit. Ein bisschen was studiert und nebenbei noch was gejobbt. Ein bisschen viel gefeiert und am Morgen dann gekotzt. Auch das Hobby lief so weiter, wie gehabt, man kommt nicht weiter. Obwohl das alles cool war mit den Demos als Casino-Streiter. Ich fühl mich, als hätte ich dieses Jahr nicht gebraucht, denn es war alles wie sonst und wie die Jahre davor auch. Mit dem Unterschied nur, dass es von Jahr zu Jahr deprimierender wird, weil man irgendwann dafür bezahlt. Denn man wird ja nicht jünger und ich hab immer noch keinen Plan, wie es weitergehen soll und welche Richtung ich einschlag. Das Leben geht weiter sicher, doch ich seh noch keine Lichter. Am Ende des Tunnels, den ich seit Jahren lauf als Dichter. Es wird Zeit, dass was passiert auf diesem festen Fundament. Ich hab die Styles für diese Zeit und warte nur, dass man erkennt. Die Jahre ziehen ins Land und ich bin immer noch da. Da, wo ich am Anfang war, nur älter, ja. Ich fühle mich, als war die Welt eingefroren und warte weiter und geduldig auf den kreativen Sturm. Die Jahre ziehen ins Land und ich bin immer noch da. Da, wo ich am Anfang war, nur älter, ja. Ich fühle mich, als war die Welt eingefroren und warte weiter und geduldig auf den kreativen Sturm. renn meiner Zeit hinterher, aber ich muss jährlich einholen oder Angst, weil im Rap ist schon so junge Leute scheitern. Wirken uns seit 10 Jahren mit dem gleichen Scheiß auftreten, so will ich nicht enden. Das Blatt muss ich wenden und zwar zum Besten von ihr. Und das bedeutet meiner Crew, weil Casino seh nicht aus und wird auf längst verjährtem Ruhm. Ich hab schon einiges zu tun, aber ich muss das auch mal schaffen. Dann kann ich nächstes Jahr vielleicht zurücksehen auf mein Schaffen. Voller Ehrfurcht und Stolz und nicht gelangweilt mit Trotz. Kann sagen, das hab ich geleistet, wie zum Beispiel diesen Song. Wir fanden einige toll und der hat mir selber was gebracht, weil ich ihn hören kann in jeder noch so undankbaren Nacht. Und dann klar die Sicht auf, ich krieg die Kurve vor dem Breakdown und seh, was ich geschafft hab. Daraus kann ich eine Welt bauen. Daraus kann ich eine Welt bauen. Die Jahre ziehen ins Land und ich bin immer noch da. Da wo ich am Anfang war, nur Eltern, ja. Ich fühle mich, als war die Welt eingefroren und warte weiter und geduldig auf den kreativen Sturm. Die Jahre ziehen ins Land und ich bin immer noch da. Da wo ich am Anfang war, nur Eltern, ja. Ich fühle mich, als war die Welt eingefroren und warte weiter und geduldig auf den kreativen Sturm. Die Jahre ziehen ins Land und ich bin immer noch da. Da wo ich am Anfang war, nur Eltern, ja. Ich fühle mich, als war die Welt eingefroren und warte weiter und geduldig auf den kreativen Sturm. Die Jahre ziehen ins Land und ich bin immer noch da. Da wo ich am Anfang war, nur Eltern, ja. Ich fühle mich, als war die Welt eingefroren und warte weiter und geduldig auf den kreativen Sturm. Casino, die Jahre ziehen ins Land und davor Samtex mit Fermi. Das war Scheiße, Mann. Das ist kein Raucherhusten oder so, ich hab mich echt erkältet. Denn ich bin kein Kippenverzehrer. Das war Paper Jam Folge 7. Und immer wenn ich hier grüße, bis ich nicht mehr kann oder hier ausmache. Ich grüße meine Leute in in Heidelberg, Speyer, Weinheim, Oftesheim, Mannheim, Eberbach, Neudesheim, Wilhelmsfeld, Schwetzingen, Blaustadt und Schottenheim. Und dort einen ganz besonders. Ein Gruß an alle Weltstädtler, die durch Liberty City fahren oder in Wild City den 80er nachtrauern. Trauern, nicht treuern. Ein Gruß nach Hannover zu Harsh Radio. Gruß an die PC Action Crew, insbesondere Ahmed. Und wie immer ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Und jetzt neu ein Gruß an eine Frau da draußen. Noch viel mehr als nur Danke, dass es dich gibt. Ein Gruß an einen Anrufer, Mailschreiber und uns Faxer. Wir freuen uns immer wieder über euer Feedback. Ein Gruß an einen Dank an einen Artist, die wir bis jetzt in der Show hatten. Auch weiterhin so gute Zusammenarbeit. Ein Gruß an die Techstar Crew. Schade, dass es nicht geklappt hat. Wir lieben eure Tracks trotzdem. Und wie immer, wenn ihr selbst Musik macht, meldet euch bei uns. Alle Mails, egal zu welchem Thema, an studiofeedback@yahoo.de. Und an Anrufer und Faxer an 01212 5419 54 170. Und wie immer, ein zweites Mal zum Mitschreiben. 01212 5419 54 170. Und noch ein Gruß an unsere Studio-Katze Snow Mo. Okay, auf dieser wieder, merkt euch das. Scheißt auf alle, die eure Träume schlecht machen. Scheißt auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Und auf alle, die euch nach Schulabschlüssen bewerten. Das ist einfach nur okay. So, am Mikrofon war der Unruheherrscht bei Paperchamp. Und das war www.paperchamp. Die Unruhe-Show mit dem Unruheherrscht. Ja, vor allem www.paperchamp, die Unruhe-Show. Na ja, egal. Und diese Show kommt vom Unruhe Network. Unruhig statt unmündig. Alles andere über uns, den Unruhe Network und alles, was der Unruhe Network macht, gibt ihr auf www.unruhe.devu. So, weiß noch, wer ich muss. Ich habe letztes Mal den weltuntergangsfördernden Fehler gemacht, Danny Wendemu statt Danny Wendemu zu sagen. Und verzeiht mir, wenn es geht. Und jetzt noch die Welt und Anspruch mit Weltschmerz 2. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Monat bei Paper Jam 8. Paper Jam. Der Planet ist krank und wird von euch zum Teufel geschenkt. Also leugnet es nicht, sondern überzeugt es mit List. Yeah. Was ist los mit der Menschheit los? Wenn uns lang schon die Endzeit droht. Was passiert mit all den Menschen, die hier wohnen? Scheiß fliegt zum Mond und treibt wieder zur Show. Ob du willst oder nicht, dein Schicksal macht die Amerika. Und ohne Strom und Burger King kommt hier Luschen noch eh nicht klar. Wir sind ohne Idole aufgezogen. wenn sich jeder Vater verpisst, woran soll Kinder noch glauben, ha? Früher waren die meisten mit 13 schon erwachsen und heute bin schon fast 30, kann doch nicht alleine kacken, verdammt. Bin schon seit Jahren auf der Suche nach dem Sinn, aber zu sagen den Namen und mag mir, wer ich bin. Und ich weiß nicht mehr, wohin, was ich tun soll und wofür. Such schon lange nach dem Sinn und weiß nicht, wohin das führt. Und die ganze Welt ist krank, fühl mich allein und habe Angst. Hab die Hoffnung schon verloren und war drauf, dass ich sterben kann. Denn ich weiß nicht mehr, wohin, was ich tun soll und wofür. Such schon lange nach dem Sinn und weiß nicht, wohin. Das war die siebte Ausgabe von Paper Jam, der Unruhe-Show mit dem Unruheherd, oder was?